Lektion 4 Arbeitswelt Folge 4 Lohnsteuerkarte. Ja, hallo? Wo ist meine Lohnsteuerkarte? Man sagt erstmal guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Du hast versprochen, dass du sie suchst. Himmel nochmal, ja. Aber ich hab's vergessen. Ohne die Lohnsteuerkarte kann Herr Obermeier unsere Steuererklärungen nicht fertig machen. Na und? Ist das so schlimm? Schlimm? Wir kriegen Ärger mit dem Finanzamt. Wir sind schon viel zu spät dran. Ach was, du solltest nicht immer gleich so ein Theater machen. Du hattest es versprochen. Wenn ich nachts Taxi fahren muss, dann bin ich tagsüber eben müde. Wenn man was verspricht, dann muss man es auch halten. Oh Mann! Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Maria. Du, Susanne, ich muss mal kurz mit dir reden. Sei mir nicht böse, Maria, aber ich habe gerade keine Zeit. Ich sollte schon seit 10 Minuten in der Arbeit sein und... St. Martins Apotheke? Hallo? Hallo, Frau Zimmermann? Guten Morgen, Frau Weniger. Ist der Chef schon im Haus, Frau Zimmermann? Nein, der ist noch nicht da. Soll er Sie zurückrufen, wenn er kommt? Nein. Aber vielleicht können Sie ihm etwas ausrichten? Natürlich. Gern, Frau Weniger. Ich kann heute nämlich erst später kommen. Es ist wirklich ein Notfall. Ich muss unbedingt mit dem Finanzamt... Wo kann denn diese dumme Lohnsteuerkarte bloß sein? Was? Schon nach 12? Oh Gott, ich muss das Finanzamt anrufen. Finanzamt? Guten Tag. Mein Name ist Weniger. Weniger mit W. Könnten Sie mich bitte mit meinem zuständigen Sachbearbeiter verbinden? Tut mir leid. Der Mitarbeiter ist gerade nicht am Platz. Ach, ist sonst noch jemand aus der Abteilung da? Nein, da ist jetzt niemand mehr. Die sind alle schon in der Mittagspause. Aber ich kann Ihnen die Durchwahlnummer geben. Haben Sie was zu schreiben? Moment. Ach, heute geht wirklich alles schief. Mein Stift funktioniert nicht. Moment bitte, ich hole schnell einen anderen. Ja? Maria, entschuldige, kann ich mal deinen Kugelschreiber haben? Meiner geht nicht. Ja, klar. Danke. Du, Susanne, ich muss noch mit dir reden, weil... Warte, das geht jetzt nicht. Ich habe gerade jemanden am Telefon. Gleich, Maria. Okay? Acht, fünf, sieben. Okay. Ich habe die Telefonnummer notiert. Vielen Dank. Um was geht's denn eigentlich? Ich brauche eine Fristverlängerung für meine Steuererklärung. Ich finde meine Lohnsteuerkarte nicht mehr. Rufen Sie doch in einer halben Stunde nochmal an. Dann ist Ihr Sachbearbeiter sicher wieder an seinem Platz. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Susanne, hast du jetzt Zeit? Ja, Maria. Was ist denn? Ein Mann hat angerufen. Gestern Abend. Welcher Mann? Hat er gesagt, wie er heißt? Moment. Herr Obermeier. Herr Obermeier, das ist unser Steuerberater. Es ist wegen deinem... Moment, wie heißt das Ding? Wegen deiner Lohnsteuerkarte. Ja, ich weiß. Ich suche seit Stunden, aber ich finde sie nicht. Herr Obermeier sagt, es ist alles okay. Was? Herr Obermeier sagt, er hat die Lohnsteuerkarte. Ich werd verrückt.